fantastisch! Das kann man gar nicht glauben, man kann es gar nicht glauben! Es ist unglaublich, ja! Alle Fische, die hier schwimmen in Sevilla, alle Fische im Guadalquivir und drumherum bekommen wir in unsere Hände. Mit unserem Kapital kaufen wir die Fischerkähne und die Bude und wir fangen alle Fischlein. Oh, wie herrlich, wie wunderbar! Schwimme, Fischlein, schwimme! Aus dem Netz spring in den Kahn und aus dem Kahn schnell auf den Markt. Ach, liebe Fischlein, seid willkommen. Zarte, glatte, dicke, fette, zarte, glatte, dicke, fette. Von Guadalquivir und von Guadalimar aus allen Flüssen Spaniens. Kommt alle auch von. Bringt uns das was ein? Och, das bringt uns eine Menge ein. Oh, schwimme, Fischlein, schwimme, wie soll im Netze zerpelst. Aus dem Netz in unsere Hände alle Fische fangen. Von Guadalquivir und von Guadalimar aus allen Flüssen Spaniens und alle aus dem blauen Meere. So haben wir in Freundschaft ein Geschäftchen auf Ehre. Auf Ehre. Die Hand darauf. Die Hand drauf. Eurer Tochter. Tochter? Die, ja. Das ist ein großer Fisch für euch. Man könnte drüber sprechen. Damit halte ich ihn fest. Abgemacht. Abgemacht? Ihr gebt euer Wort. Hey, ja, mein Wort.